Ich habe Pläne. Ich habe Pläne. Ich habe Pläne für das neue Jahr. Die Massenvernichtung durch Menschenopfer. Diesmal bekomme ich Hilfe von diesem Staat. Vierte, fünfte, sechste Spritze. BioNTech, Pfizer. 70 Jahre Akten sind gut unter Verschluss. Komm, hol dir deine Freiheit mit der Geschichte vom letzten Booster-Schuss. Es spielt doch keine Rolle, wie viele du dir holst. Es findet nie ein Ende. Statistiken interpretiert, zu eigenen Kunstentwürfen open manipuliert. Die Haftung ausgeschlossen und Verträge sind geschwärzt. Mir soll es noch recht sein, wenn man die Menschheit dezimiert. Hab ich endlich Luft zum Atmen. Don't take a breath. Zum Wohle aller Arten. Die Intensivstation ist, wo sie alle landen. Ältere Generationen kosten doch noch Geld. Der Staat wird sich entledigen und macht es diesmal selbst. Verschwörungstheorie, sie wird zu einer Praxis. Willst du eine Spritze? Steh Schlange vor der Praxis. Aus der Dunkelheit agiert, handeln eher schattig. Beigeschmack ist fad, die Ausführung ist zu schlampig. Ein Genozid mit Gentherapie, vorbereitet fürs Finale. Das kleinere Problem wäre ein Impfschaden. Doch in den nächsten Jahren kommt etwas, was sie bei weitem nicht erwarten. Die Massen wissen nichts von der neuen Flut. Wollen, die sie ein Virusvarianten für euch haben. Ich ergötze mich daran, wie töricht ihr doch seid. Reich mir deinen Arm und ich reiß dich aus dem Leben. Don't take a breath. Zum Wohle aller Arten. Die Intensivstation ist, wo sie alle landen. Ältere Generationen kosten doch noch Geld. Der Staat wird sich entledigen und macht es diesmal selbst.